Luigi und die Santa. Entstanden war die Santa bereits Mitte der 70er Jahre. Aus Sicht der Organisation 'Ndrangheta ist sie die perfekte Umsetzung des Veränderungsprozesses, der sich mit dem Treffen von Montalto manifestierte. Denn zu dem erklärten Willen, nicht kriminelle Sphären für die Organisation zu erschließen, kam nun die technische Umsetzung. Wer den Grad, die Dote Santa, verliehen bekam, konnte als Mitglied der 'Ndrangheta Mitglied bei Organisationen werden, die einen Diensteiter fordern, wie etwa Polizei und Militär. Dieser Grad war quasi die Eintrittskarte zu höheren Sphären, gerade auch zu Freimaurerlogen, in Italien wichtigen Begegnungsorten von Eliten. Obwohl Luigi ehrgeizig war, hat er die Santa zweimal abgelehnt. Ich hatte davon tatsächlich erst durch das Buch 'Ndrangheta 2022 von Sanne de Beau erfahren. Luigi fremdelte immer mit dem Grad, hing, bis er ausstieg, einem Bild der alten 'Ndrangheta an. Beim ersten Mal sagte mein Onkel Gianni zu mir, ich solle zu Paolo Corigliano gehen, ich hätte künftig etwas mehr mitzureden, sagte mir Luigi. Es sei alles vorbereitet gewesen, doch Luigi habe dieses Kreuz nicht auf seine Schultern laden wollen. Dass er aus einer wichtigen Familie stammt, half ihm, die Santa auf diplomatische Art auszuschlagen. Einige Zeit später schlug ihn eines der Urmitglieder seines Clans, Egidio Cazzato, ein weiteres Mal vor. »Man kann sich nicht auf höhere Grade bewerben. Man wird immer vorgeschlagen, von jemandem aus der Familie oder einem wichtigen Boss der Region«, so Luigi. Ich respektierte Egidio Cazzato sehr. Mit Cazzato verband Luigi eine besondere Beziehung. Kurze Zeit nach Luigis Rückkehr nach Crotone 1990 wurde dessen Sohn ermordet. Die Morde auf der Piazza Pitagora mitten in der Stadt, die Luigi mitorganisierte, waren eine Reaktion darauf. Dennoch aber lehnte er wieder ab und es gelang ihm, sich der Santa zu entziehen. Häufig werden die Grade durch die Bosse anderer Clans verliehen. Angelo Cortese berichtete, dass er im Jahr 1999 von Nicolino Grande Aracri den Grad eines Crimine verliehen bekommen habe. Bei seiner Vernehmung im Jahr 2008 zählte Cortese auch die anderen Grade auf. Für die niederen 'Ndrangheta, Giovanna d'Onore, Picciotto und Camorrista und Scaro. Für die höheren 'Ndrangheta gäbe es die Santa und drei Subunterteilungen, benannt nach Mazzini, Garibaldi und La Marmora, für die Republik Italien wichtige Figuren. Darüber kämen der Grad Vangelo, auch hier in drei Unterteilungen. Melchiore, Gaspare und Baldassare, der Trequartino, der Quartino und der Grad des Crimine. Es gibt dann aber noch weitere Grade, die ich nicht kenne, denn die 'Ndrangheta ist geprägt von Abschottung. Das heißt so viel wie, dass ich die Mitglieder kenne, die den gleichen Grad wie ich haben oder niedrigere. Ich kenne ansonsten nur die Dote des Crimine Internationale, die mein Boss Nicolino Grande Aracri und Pascale Nicosia innehatten. Anstatt Santista zu werden, stieg Luigi aus. Bis heute kooperiert er mit Staatsanwaltschaften. Für den Prozess Rinascita Scott, bei dem in Lamezia Terme die 'Ndrangheta im Gebiet Vibo Valentia komplett abgeräumt wurde, hat er Rede und Antwort gestanden. Für die Staatsanwaltschaft Duisburg stellte er sich zur Verfügung, als die Ermittlerinnen und Ermittler einen, wenn nicht gar den größten Schlag gegen die 'Ndrangheta vorbereiteten, eine mit Eureka betitelte Operation Anfang Mai 2023. Üblicherweise dauern solche Vernehmungen Tage, Wochen bis Monate lang. Es ist besonders für die Kronzeugen wichtig, Vertrauen zu ihrem Gegenüber zu fassen. Oft geht es beim ersten Treffen daher gar nicht um Inhalte, sondern lediglich darum, ein Gespür für das Gegenüber zu bekommen. Kann ich dieser Staatsanwältin oder diesem Staatsanwalt vertrauen? Vertrauen ist wichtig, denn mit den Aussagen ist immer eine Gefährdung des eigenen Lebens verbunden. Für eines unserer Treffen hatte Luigi eine Ladung rausgesucht und legte sie vor mir auf den Tisch. Staatsanwaltschaft Stuttgart stand oben auf dem Briefbogen, die Stadt, in der ich damals lebte. Es war die kürzeste Vernehmung, die er je erlebte, sagte Luigi. Noch heute sprechen Mafia-Ermittler in Baden-Württemberg, die von der Sache Kenntnis haben, davon unter dem Namen 9 in 3. 9 Kronzeugen wurden in 3 Stunden vernommen.